Labor für Entrepreneurship zu Gast. Margret Rassfeld, eine Schulleiterin, erfahren in Pädagogik. Ich habe hier was mitgebracht. Das erinnert mich sehr stark an Schule. Stillsitzen, aufpassen, was der vorne sagt. Irgendwie zusehen, dass man das so irgendwie wiederholen kann. Ich fange mal so an. Früher war es noch verhältnismäßig einfach. Da war eine Arbeitsteilung, die hieß, das Bildungssystem schafft etwas, was man brauchen kann, später im Beruf, natürlich auch Allgemeinbildung, aber es schafft Qualifikation. Und das Beschäftigungssystem, das ist die Arbeitsteilung, stellt die Arbeitsplätze zur Verfügung und hoffentlich bildet das Bildungssystem auch etwas aus, was das Beschäftigungssystem brauchen kann. Das war so die, vielleicht nicht offen ausgesprochene, aber de faktische Arbeitsteilung. Die Arbeitsplätze entstehen im Beschäftigungssystem, nicht im Bildungssystem. Das Bildungssystem hat für diese Arbeitsplätze auszubilden. Heute haben wir das Problem, dass wir sehen, das Beschäftigungssystem stellt nicht mehr genügend Arbeitsplätze her. Und eigentlich kommt so ein Anspruch weltweit, dass das Bildungssystem befähigen sollte, selber Arbeitsplätze zu schaffen, in dem Sinne, dass die Absolventen wenigstens ihren eigenen Arbeitsplatz schaffen und wenn sie gut sind, sogar Arbeitsplätze für andere schaffen. Also nicht warten, dass die Industrie und die Großunternehmen, die bauen Arbeitsplätze ab seit Beginn der 80er Jahre. Wir brauchen ein Bildungssystem, was die Menschen befähigt, selber etwas zu gründen. Jetzt behaupte ich mal, das tut das Bildungssystem nicht. Da stimme ich Ihnen voll zu. Jetzt gucken wir mal an, warum tut es das nicht. Wenn ich so als Ökonom drauf gucke, dann ist es so, Bildung ist ein System von Sicherheit. Da gibt es Lehrbücher, da sind die Lösungen drin. Der vorne weiß, was richtig ist. Und wenn er gut ist, macht er jetzt einen anschaulichen Unterricht, damit die anderen das auch nachvollziehen können und lernen, was da so Bildungsgüter sind. Englisch, Mathematik, Erdkunde. Nehmen wir mal an, das klappt so. Es gibt ja viele, die sagen, auch das klappt gar nicht. Aber nehmen wir mal an, das klappt. Befähigen zum Gründen tut es nicht. Es ist Sicherheit. Der Lehrer weiß, was die Lösung ist. Die Schüler sollen es hinterher wissen. Im Markt, beim Entrepreneurship gibt es keine Sicherheit. Ich weiß vorher nicht, was die Kunden wollen. Ich muss eigentlich ständig mit Unsicherheit umgehen. Also schon mal ein Grundprinzip, das in der Schule gar nicht vorkommt. Umgehen mit Unsicherheit. Jedenfalls nicht im offiziellen Curriculum, vielleicht unter der Bank. Oder wie kriege ich das hin, dass ich das Latein schaffe, ohne dass ich wirklich Latein gelernt habe. Das ist ein Unsicherheitsmoment, auch ein Risikomoment. Ich habe es irgendwie hingekriegt, ich weiß heute noch nicht genau wie, aber so irgendwie. Sammeln wir mal, was vom Bildungssystem her nicht geleistet wird. Mein Punkt war Sicherheit. Ja, ich widerspreche bei Sicherheit. Ja. In einem bestimmten Punkt. Wenn ich sicher bin, habe ich ja auch Vertrauen. Ja. Zum Beispiel. Also die Sicherheit besteht ja darin, dass der Lehrer weiß, wo die Stunde enden soll. Das ist ja die Sicherheit. Aber Schüler fühlen sich überhaupt nicht sicher. Ja. 35% kommen mit höchster Angst in die Schule. Angst ist ein Lernhemmer. Viele sind sogar krank durch Schule. Das ganze System hat überhaupt keine gute Atmosphäre, also verschafft nicht eine innere Sicherheit, dass ich da an einen Ort komme, wo ich Vertrauen habe, wo ich mich gut fühle. Insofern ist Schule ein ziemlich unsicherer Ort und unser Schulsystem ist auf Ausgrenzung und Selektion ausgerichtet. Die Lehrer sind darauf ausgerichtet, immer zu schauen, ob der hier noch richtig ist oder ob der nicht meistens nach unten abgegeben werden muss. Das heißt, wir haben ein System auch von Demütigung und von Misserfolgserfahrung und das qualifiziert in keinster Weise für lebenslanges Lernen. Lebenslanges Lernen ist ja auf Motivation angewiesen, auf Lust am Lernen, auf Erhaltung von Neugier, Forschungsverhalten. Und da brauche ich eine Schule, die eine Anerkennungskultur hat, die auf Qualitäten guckt, die eben auf Schätze guckt und nicht Defizite nachweist und alles das macht ja unsere Schule. Ja. Und ja. Greife ich das mal auf, also ich komme mit meiner Sicherheit da nicht durch, nehme ich mal Hentig. Der wurde gebeten, Hartmut von Hentig, Böhm, der Pädagoge, der wurde gebeten, zu sagen, was muss Bildung schaffen in zwei Sätzen. Und da hat er zwei Sätze gesagt, die ich toll finde. Erstens, die Menschen stärken. Die Sachen klären. Zweitens, die Sachen klären. Die Menschen stärken geht dahin, Sicherheit geben, die Schule doch als Schonraum, nicht von vornherein, diese Unsicherheit des Marktes, Schule als Schonraum. Die Menschen stärken, wenn ich das aufgreife, brauchen sie ein Stück Selbstvertrauen, brauchen sie ein Stück Sicherheit, bevor sie stark sind. Dieses, die Menschen stärken, ist ja vielleicht nicht das Erste, was mir einfällt, wenn ich an Schule denke, und die Sachen klären auch nicht. Hm. Also Latein hat für mich nichts geklärt, Mathematik habe ich später eigentlich nicht mehr gebraucht und Erdkunde habe ich gelernt, als ich dann viel gereist bin. Also das schneidet ja Schule schlecht ab, wenn wir ja, die beiden Sätze von Handy. Da stimmen Sie mir zu. Voll, ja. Dann fragen wir mal weiter, wenn das die Aufgabe der Schule ist, was ist dann falsch? Was macht die Schule falsch? Ja, die Schule hat sich, also ich sage erstmal, die Schule hat sich seit Jahrzehnten ja eigentlich gar nicht verändert und die gesamte Welt hat sich verändert. Da kann ja schon was nicht stimmen, wenn die Schule sozusagen auf die Zukunft vorbereiten soll und irgendwo stehen bleibt im Mittelalter. Und die Schule, also wenn ich Sachen klären will, dann muss ich ja tief in die Sache eindringen. Dann muss ich einen Bezug dazu finden, dann muss ich mir Dinge, die mich interessieren, da muss ich mich drin vertiefen. Und die Schule ist in der Regel immer noch organisiert in 45-Minuten-Häppchen. Ja. Ja, nach 45 Minuten, wenn ich vielleicht mal gerade mich für irgendetwas erwärmt habe, dann geht die Klingel und dann kommt der nächste Lehrer und so weiter und so fort. Also keinem Erwachsenen würde man, glaube ich, so etwas zumuten. Wir würden das auch alle nicht mitmachen, dass man alle 45 Minuten einen Cut bekommt, dann kommt eine völlig neue Person, die auch ihres für das Wichtigste in der Welt hält. Und ja. Also und Schule muss ja mit dem Leben auch zu tun haben. Schule ist ja fast immer oder sehr oft noch Frontalunterricht, alle im Gleichschrittmarsch. Reduzierung auf Mittelmaß bringt das ja häufig. Und die Lösung, wie gesagt, die Lösung ist schon vorformuliert. Also die ganze Kreativität wird eigentlich erwürgt. Ja. Ja. Und wir haben immer noch Ausbildung, die schulische Ausbildung so, dass eben da Menschen, die ihr erstes Examen haben, die ein Studium hinter sich haben, die gehen nochmal in so eine Kindrolle. Also sie gehen direkt wieder in die Schule, sie lernen ja gar nicht das Leben kennen. Ja. Sie gehen von der Schule in die verschulte Uni mit alten Methoden. Oh. Der Nachdruck ist richtig, aber nicht bei der Teekiste. Ja, mit völlig veralteten Methoden. Ja. Also ich würde zum Beispiel alle, ich würde vorschlagen, den Professoren 50% ihres Gehalts zu kürzen. Ja. Dieses Gehalt an innovative Ausbilder zu geben, es sei denn, sie werden selbst innovativ. Dann bekommt es auch wieder. Weil die Uni hat sich auch nicht verändert. Also die Lehrer, Lehramtsstudenten lernen da Referate zu halten, erleben nicht innovative Methoden, kommen dann in die Schule, sind je nach Fachleiter in der Rolle eines dummen Schülers, der bewertet wird und der bewertet, setzt die Standards und nicht das, was heute in Schule gebraucht wird, was wir auch wissen. Und und dann ist man endlich irgendwie Lehrer und ist in einem System. Könnte man nicht folgende These aufstellen? Dass wir einem Irrtum unterliegen und der heißt, dass Schule irgendetwas mit Pädagogik zu tun hat. Das halten wir für so selbstverständlich, aber allmählich denke ich, das ist ein Irrtum. Mhm. Als Ökonom leuchtet mir Schule sofort ein. Das ist ein Produktionsprinzip, das ist sogar ein modernes Produktionsprinzip. Früher hatte man die Theorie des Kolbenfüllers, also als würde nehmen Sie so Wurstverarbeitung, es wurde ein Kolben gefüllt. Und dann wurde der verarbeitet. Und das modernere Prinzip ist der Conti-Füller. Während die Wurst noch in der einen Abteilung verarbeitet wird, fängt die nächste Stufe schon an, also ein kontinuierlicher Prozess. Also nicht eine Klasse durchläuft die Schule, sondern die nächste fängt ein Jahr später an. Und das wird auf Schulen auf Klassen verteilt, auf Lehrer verteilt. Der Lehrer ist das knappe Gut, deswegen müssen sich die preiswerter sind, die Schüler nach dem knappen Gut. Es ist eigentlich betriebswirtschaftlich sehr gut organisiert. Vielleicht ist das auch der Grund, dass es so organisiert ist und wir glauben, dass es um Pädagogik geht. 3 Milliarden Nachhilfe jedes Jahr kann betriebswirtschaftlich nicht so gut organisiert werden. Und dass wir allmählich keine Arbeitsplätze mehr haben. Und wer soll die Arbeitsplätze schaffen, wenn nicht Leute mit neuen Ideen? Sind auch Kosten. Aber ist, im Moment wird es noch nicht so fühlbar. Wir können ja sagen, also seit der Reformpädagogik, Ivan Illich auf der ganzen Welt ist sehr gut aufgeschrieben, was die schweren Mängel von Schule sind. Das sind richtig schwere Mängel. Trotzdem ist dieses System unglaublich resistent. Genau. Also wir sind ja inzwischen so weit, dass die Reformpädagogik sich in den Köpfen etabliert hat. Also die hat kein Nischendasein mehr, die wird nicht angegriffen. Ja. Sie wird so generell schon als gut erkannt, aber sie hat noch keinen Einzug eingehalten in der Unterrichtspraxis. Ja. Warum ist dieses System so resistent? Früher war ja Deutschland nicht nur wegen Humboldt, sondern auch wegen einer ganzen Reihe von Schulreformen und auch dieser Reformpädagogik eigentlich weltweit führend in Sachen Bildung. Mhm. Heute ist Deutschland, kommt gar nicht vor. Mhm. Also wenn, dann gibt es ein bisschen englische Literatur, es gibt eine Literatur aus der Psychologie, aber so in dem, im internationalen Maßstab kommt deutsche Pädagogik meines Wissens gar nicht vor. Ja, und wenn Deutschland vorkommt, jetzt in der neueren Diskussion, dann eben als Weltmeister in Bildungsungerechtigkeit. So, da kommen wir ja schon weltweit vor, aber mit Negativ-Touch. Also ich glaube, dass sich, also ein großes System ist ein träger Anker. Alle unsere Schüler haben ja dieses Schulsystem durchlaufen. Das prägt natürlich, das prägt mit Verwaltungsgeist. Ja, ne? Sie kommen dann wieder in ein verwaltetes System, gehen dann wieder zurück. Wo soll der Esprit herkommen und die Inspirationskraft? Und dann spielt, glaube ich, auch noch eine große Rolle. Beschlüsse, also die Lehrpläne und die Anforderungen an Bildung, die sind ja ganz andere. Also ich habe vorhin nochmal das Berliner Schulgesetz aufgerufen. Da steht als erster Satz, der Auftrag von Schule ist es, alle wertvollen Anlagen der Schüler in allen Dimensionen zur vollen Entfaltung zu bringen. Ja. Das ist der Auftrag von Schule. Schön aufgeschrieben. Ja? Und so weiter machen wir ja alles nicht. Wir nehmen ja nur einen eingeschränkten Teil. Und ich meiner Meinung nach, es gibt in jeder Schule innovative Kräfte, aber wir haben da ein Kollegium. Und so ein Lehrerkollegium kann durch Handzeichen ohne Begründung Dinge ablehnen. Also da wird jetzt irgendetwas diskutiert und dann zeigen 70% auf und sagen, wollen wir nicht. Und dann wird das eben auch nicht gemacht. Wir haben auch, glaube ich, viele Schulleiter und Rinnen noch, die auch so mehr verwalten. Man wird ja auch von oben dauernd mit irgendwelchen Vorschriften konfrontiert. Und Deutschland hat keine Vision von Bildung. Wir kämpfen dauernd. Ja. Lehrer werden abgeworben. Ne. Die Besten sollen mal in ein anderes Bundesland gehen. Da werden sie dann noch mit 55 verbeamtet. Dieses ganze Verbeamtentum trägt auch ein Stück dazu bei, glaube ich, dass Systeme, ein großes System ist eh schon träge, aber dass der Dampfer noch träger läuft. So, dann sind die Schulen oft noch abgeschottet, lassen wenig Impulse von außen ein und weiter. Jetzt gibt es ja viele Leute, die sagen, vor allem aus der Kultusbürokratie, das stimmt natürlich, Schule ist kein perfektes System, aber Demokratie ist auch kein perfektes System, man muss halt daran arbeiten, dass man es verbessert und es ist schon das beste System, das man sich so denken kann. Bei Schule hat man aber das Gefühl, anders als bei der Demokratie, dass das fundamentale Schwächen hat und eigentlich auch in die falsche Richtung geht. Was mir immer so als Beispiel kommt, ist, ich bin wirklich kein Pädagoge, aber Kinder fragen ihren Eltern Löcher in den Bauch. Eltern kommen kaum mit, alles zu beantworten. Also Kinder sind hoch motiviert und dann kommen sie in die Schule und plötzlich in einer Einrichtung, die ja eigentlich da ist, um diese Kinder zu entfalten, hören die auf zu fragen und ich muss jetzt hochbezahlte, lange ausgebildete Experten einsetzen, die diese Schüler motivieren. Also offenbar hat der liebe Gott es so eingerichtet, dass die Kinder bis 6 Jahre zufällig zu dem Zeitpunkt, wo sie in die Schule kommen, hoch motiviert sind und dann scheint ein Entwicklungsbruch einzusetzen und da braucht man diese hochbezahlten Experten, die Schüler motivieren. Ein bisschen merkwürdig. Ein bisschen merkwürdig. Was sagt jemand, der eine Schule leitet dazu? Ja, Schule ist eben, also man lernt ja viel im Leben auch. Früher hat man ja auch im Leben gelernt, durch Mitgehen, durch Mitlaufen, durch Abschauen. Ja, klar. Auch heute weiß man, dass 70% des Lernens außerhalb der schulischen Institutionen sind, nur 30%. Ja. Und wir schaffen es überhaupt nicht, die Kompetenzen, die Kinder im Leben erwerben, mit Schule zu verknüpfen. Ja. Eine ganz große Aufgabe, auch für lebenslanges Lernen, auch für entsprechende Kompetenzzertifizierung und die ganzen neuen Entwicklungen. Und Schule ist eben irgendwo, also ich finde, dass wir Schule brauchen noch. Man könnte sagen, Schule ist auch überflüssig, denn was wir brauchen, meines Erachtens, für die Zukunft der Welt, sind die Werte Verständigung und Verantwortung. Ja? Und Verständigung und das Zusammenleben lernen braucht auch einen Ort. Unsere Gesellschaft hat im Moment keinen anderen Ort, wo alle lange Zeit gemeinsam verbringen. Ja. Und deswegen finde ich, hat die Schule die ganz, ganz große gesellschaftliche Aufgabe, dass man da das Zusammenleben lernt. Und je heterogener die Schule, umso besser kann ja das Zusammenleben gelernt werden. Und deshalb ist auch die Trennung in unser Klassensystem eine systematische Verhinderung des Lernens des Zusammenlebens. Auf globaler Ebene soll man das lernen und wir schaffen es noch nicht mal in einem Land, die Kinder gemeinsam oder jahrgangsübergreifend lernen zu lassen. Die Grundschulen haben sich schon ein ganzes Stück bewegt und wir haben schon sehr viele Grundschulen, die gut arbeiten, aber meistens ist dann der Cut mit den weiterführenden Schulen da. Ich habe noch einen Punkt, den ich nicht verstehe an der Schule. Also wenn ich so gucke, Mode, da gibt es Leute, die machen aus einem Stück Leder, und oft ist es sogar Plastik, machen die eine Handtasche, da stehen ein paar Namen drauf, so Louis Vuitton oder Prada oder so, und die machen aus einer lächerlichen Sache wie einer Handtasche ein Objekt der Begierde, wo Frauen und vielleicht auch Männer ein Wahnsinnsgeld bezahlen, um dieses Ding zu bekommen. In der Schule scheint mir es genau umgekehrt. Da macht man aus einer Geschichte wie Alexander dem Großen oder dem Mittelalter, was eigentlich ein wahnsinnig spannender Stoff ist, etwas so Langweiliges, dass die Kinder dabei einschlafen und unter der Bank irgendwas machen, um sich zu beschäftigen. Wie kann man das erklären, dass man aus einem langweiligen Stück Plastik mit ein bisschen Mustern drauf und einem schönen Namen ein so interessantes Ding macht, dass Menschen freiwillig viel Geld bezahlen, während man die eigentlich spannenden Sachen, zum Beispiel Geschichte oder Physik oder sowas, in einen Zusammenhang bringt, wo man mit harter Disziplin oft und natürlich Prüfungen im Hintergrund und eigener Karriere, wenn man Verlust, wenn man die Prüfung nicht besteht, also sozusagen mit massivem Zwang, da gucken muss, dass man diese Inhalte rüberbringt. Das eine ist ein schwacher Inhalt und man schafft es aus diesem schwachen Inhalt, diesem bisschen Plastik, was zu machen, und das andere macht dann spannende Inhalte und schlägt die tot. Ist nicht etwas fundamental falsch an diesem System Schule? Ist es nicht so, dass man da reformieren kann und so? Vielleicht ist was fundamental falsch. Ja, fundamental falsch ist die ganze Anordnung, dass ich eben nicht hingehen kann und nach meinen eigenen Interessen nachgehen kann, sondern ständig selbst fremdbestimmt bin. Und ich einen Lehrplan habe, den man durchziehen muss, auch als Lehrer. Mhm. Der Lehrer kann ein bisschen abweichen, aber im Kern ist er daran gebunden. Das ganze Prüfungssystem, selbst wenn er andere Dinge macht, kommen die Eltern und sagen, so geht's aber nicht. Mein Sohn muss Abitur machen, egal ob das nur sinnvoll ist oder nicht, aber er braucht diesen Schein. Sie haben selber gesagt, in Deutschland geht es zu wie im Mittelalter. Das ist hier eine Schlagzeile, habe ich im Internet gefunden. Was war da der Hintergrund? Wahrscheinlich unser Schulsystem. Und wir haben es ja vorhin schon gehört, ist ja in der Verwaltung generell nicht anders. Also es ist nicht nur im 19. Jahrhundert, sondern Geist, der sich ergießt. Und also und eben auch tatsächlich unser dreigliedriges Schulsystem. Ja. Wir hatten ja die Weimarer Schulreform. Vorher hatten wir ja den Zugang zu Schulen nur für das Bildungsbürgertum. Und dann sollte die Volksschule eingeführt werden. Und die einen haben gesagt, eine Kartoffel verdirbt den ganzen Sack. Kommt überhaupt nicht in Frage. Die anderen haben gesagt, acht Jahre gemeinsame Schule. Und da ist das arithmetische Mittel raus geworden. Die vierjährige Grundschule in Berlin ist ja ein bisschen anders, aber auch durch das grundständige Gymnasium, was es hier als an Ausnahmen gibt, ja auch. Ja. Da ist keine pädagogische Entscheidung, das ist so ein Kompromiss gewesen. der vorläufig war. Wir sind jetzt 100 Jahre später. Wir glauben, das müsste alles so sein. Und also ich glaube, grundsätzlich ist falsch, dass wir die Menschen nicht stärken, sondern dass wir auf die Defizite schauen, dass wir alles das, was wir pädagogisch wissen, also wenn ich jetzt mal so auf Entrepreneurship kommen würde, wir halten die Konvention fest, statt zu schauen, wo wollen wir hin und wie erreichen wir das eigentlich? Ja. Völlig neu denken, mal ganz uns wegbewegen und es ist ganz viel möglich. Also auch vom Gesetz her ist sehr viel, viel möglich, sehr, sehr viel möglich als jetzt. Ja, jetzt probieren wir mal zusammen zu überlegen, wie könnte denn so ein Bildungssystem der Zukunft aussehen? Ich habe in dieser Nacht, als das neue Jahrtausend da eingeläutet wurde, gab es ein Interview in irgendeinem Wirtschaftssender und da fragte der Redakteur einen Wall Street-Menschen, waren damals noch beliebter als heute, was er denn für Zukunftschancen, also in welchen Bereichen er Zukunftschancen sieht im nächsten Jahrtausend. Und er sagte Transportlogistik und Bildung. Und der Interviewer sagte, wieso Bildung? Bildung wird doch kostenlos vom Staat beigesteuert. Wie kann man denn gegen etwas Kostenloses konkurrieren? Und da sagte dieser Wall Street Manager trocken, unfähige Wettbewerber. Also selbst wenn man kostenlos ist, ist man noch unfähige Wettbewerber. Unfähige Wettbewerber. Also er sagt, wir brauchen eigentlich Entrepreneurs, wir brauchen neue Ideen, wir brauchen Entrepreneurs in diesem Bildungssystem. Diese staatliche Struktur, diese staatliche Leitung von Schule ist nicht mehr brauchbar. Selbst wenn sie kostenlos ist, ist sie unfähig gegenüber Initiativen, die vielleicht Geld kosten, aber dagegen antreten. Das ist ja ein vernichtendes Urteil. Was müssten wir anders machen? Wenn wir jetzt mal so ein Feld ausdenken wie Educational Entrepreneurship, es gibt Social Entrepreneurship, inzwischen fängt so etwas an wie Cultural Entrepreneurship, sagen wir mal, eröffnen wir mal ein neues Feld, Educational Entrepreneurship, und sagen, was müsste ich tun, wenn ich mich in diesem Feld niederlassen will? Was wären Prinzipien, die deutlich besser wären, als so wie eine Schule organisiert ist? Wie würden wir an sowas rangehen? Also ich kann ja mal sagen, wie ich da rangegangen bin. Also ich habe mir mit meinem Team angeschaut, wie müsste eine Schule aussehen, welche Kompetenzen brauchen eben Kinder, Jugendliche im 21. Jahrhundert. Da war uns einmal klar, dass das Zusammenleben lernen wichtig ist, dass es wichtig ist, dass sie die Fähigkeit erlangen zu handeln, also Gestaltungskompetenz, dass wir ihnen Erfahrung von Selbstwirksamkeit in Realsituationen ermöglichen sollten, dass wir Lernsettings schaffen sollten, wo sie eben ihren Interessen nachgehen können, sehr intensiv, dass wir eine Struktur schaffen, eine Schulstruktur, die das ermöglicht. Also ich glaube, dass wir überhaupt keine Lehrerschelte oder so betreiben. Also die Lehrer strengen sich totale und wahnsinnig an, geben ihr Bestes. Ist echt auch ein schwerer Beruf. Aber wenn das System eben falsch ist, dann geht so viel Energie in eine falsche Richtung. Ne? Ja. Und ich kenne total viele Lehrer, die jetzt an ganz normalen Schulen sind, die sagen, ich würde so gerne Projektunterricht machen. Geht aber nicht, weil ich habe ja nur 2 Stunden die Woche. Und dann ist eben die Struktur der begrenzende Faktor für eine gute Idee, die vielleicht viele verwirklichen wollen. Ja, wir haben dann entsprechend die Struktur verändert. Wenn Schule den Auftrag hat, können wir vom staatlichen Auftrag ausgehen, mündige, demokratiefähige Bürger, die Schüler dafür zu qualifizieren. Ja. Demokratie müssen wir uns auch erhalten, die ist gefährdet, auch heute. Ja. Dann muss Demokratie in Schule als Lebensform gelebt werden. Denn an Demokratie glaubt nur, wer damit gute Erfahrungen gemacht hat. Ja. So, man hört. Und deshalb haben wir eben bestimmte Dinge bei uns jetzt anders organisiert. Jetzt haben wir eine ganze Reihe von Sachen gehört, die ich sehr überzeugend finde. Mit der Gemeinschaft, sich selber Aufgaben setzen, an den Stärken arbeiten, von den Stärken ausgehen und so. Braucht man dazu Schule? Sie haben ja gesagt, also Sie könnten sich eine andere Schule vorstellen, in der das, brauchen wir wirklich Schule? Also Schule als so Struktur, als Raum, als oder was heißt dann Schule? Schule heißt ja unter anderem auch in Deutschland rechtlich so ein Bandbände deutsche Schulrecht. Wir brauchen jetzt, also habe ich noch gar nicht so drüber, also wir brauchen wahrscheinlich noch für so einen Übergang vielleicht ein neues Wort. Also wenn wir Schule nennen, trifft das Schulrecht ein. Ich nenne das zum Beispiel hier Labor, weil es Gott sei Dank kein Labor gibt. Wir brauchen wenn ich Kirche sagen würde. Wir brauchen viele Labors erstmal. Schule muss ja auch an außerschulischen Orten stattfinden. Ja. Schule muss den Kindern Aufgaben geben, die sie dann woanders bewältigen. Und irgendwo kommen sie wieder zusammen. Und das könnte ein Forum für Impulse sein, ein Forum für die Stadtteilentwicklung, ein Forum, wo Menschen zusammenkommen, sich treffen, wo Neues entstehen kann, wo Inspiration entsteht. Die echte Aufgaben lösen oder die Aufgaben lösen so à la Lehrbuch? Es gibt ja Argumente für beides. Ja, bestimmte Basics muss man irgendwo in Lernprozessen. Also bestimmte Basics sollte man noch vermitteln, aber die Aufgaben sollten sich dann ergeben eben ich habe vorhin hier eine Frau angesprochen, die suchte ihre Tochter, hat die Idee, die ist jetzt in der 4. Klasse, sie möchte gerne Mathematik an Islandpferden lernen. Also sie interessiert sich für Islandpferde und möchte dann berechnen, wie viel Futter die brauchen und was das kostet und so weiter und so fort. Sie waren das. Ne? So, also das wäre jetzt quasi für so ein Kind die Aufgabe, wo es sich mit allem Interesse, mit aller Energie reinklemmen würde. Ne? Und gleichzeitig hat man eine Erfahrung und man ist... Man hat eine Qualität von Begegnung und man geht ins Leben heraus. Ja. Und da kommt immer der Einwand, wir müssen doch Leute beurteilen, wenn wir die einstellen wollen, und dann sind uns Noten wichtig, dann sind uns Beurteilungen wichtig. Sind nicht die Noten oder diese Notenvergabe als Vergleichsmaßstab einer der Stricke, an dem wir immer wieder aufgehängt werden? Ja, wer sich mit Noten beschäftigt, weiß, dass Noten nie neutrale Bewertung abgeben. Ja. Ein und dieselbe deutsche Arbeit wird von dem einen Lehrer mit 2, vom anderen mit 5 bewertet. Ja. Es spielt eine Menge mit hinein. Und ich glaube auch, dass inzwischen auch viele Unternehmen Menschen wollen, die was in ihrem Leben schon gemacht haben, die Engagement gezeigt haben. Und wenn man jemanden jetzt einschätzen will, ist er sprachlich in einer Fremdsprache mit bestimmten Basics ausgestattet. Kann er einen einfachen Text in Englisch verstehen? Kann er sich verständigen? Das kann man ja beurteilen. Ne? Das kann man aber auch mit Portfolio beurteilen. Das kann man mit Entwicklungsbögen beurteilen, was ja auch eine ganz große Wertschätzung für denjenigen ist. Noten, finde ich. Eine Ziffernote ist die geringste Rückmeldung von der Wertschätzung her, die ich einem Menschen geben kann. Da schreibe ich dann 4 oder 3. Also die Kritik 5. an den Noten. Trotzdem halten viele Menschen an Noten fest. Ja. Vor allem bei so Arbeitszeugnissen und Schulzeugnissen. Ich habe mir Noten nie angeguckt. Ich bin ehrlich gesagt skeptisch, wenn einer so gute Noten hat. Oder vielleicht, weil ich an einer ganz anderen Richtung komme. Man kann das ja sehr unterschiedlich beurteilen. Sehr gute Noten kann heißen, er hat sich besonders gut angepasst. Es kann aber auch heißen, er ist ein Genie, hat durch zu nebenbei geleistet, hat deswegen auch gute Noten. Es kann auch sein, dass das Fächer waren, die ihn zufällig interessiert haben. Mich hat Latein nicht interessiert. Ich hatte das Pech, dass mich die Schulfächer nicht interessieren. Ich habe Ökonomie unter der Bank gelesen. Da war ich gut, aber es war kein Schulfach. Und das so. Also es ist ein bisschen zufällig. Ich bin immer erstaunt, wie viele Leute so diese Noten noch lesen und sagen, na, das ist schon toll, wenn der so Einser hat und so. Sie kriegen ja auch Geld. Sie sind für Rückmeldung, nicht unbedingt für Noten, nicht für die Ziffer, aber doch für Rückmeldung, dass man für den Betreffenden, aber auch für die anderen solche Vergleichsmaßstäbe hat. Brauchen wir die? Würden Sie sagen, nee, das... Also, daran müssen wir festhalten. Also ich finde, das einzelne Kind, der Jugendliche, braucht für eine geleistete Arbeit eine qualifizierte Rückmeldung. Was ist daran gut? Wo sind die Stärken? Was kann noch verbessert werden? Wie kannst du das machen? Und so weiter. Weil alles andere ist keine Wertschätzung der geleisteten Arbeit. Ist so egal, ob er jetzt irgendwas gemacht hat oder nicht. Ich habe festgestellt, also wir geben ja keine Noten und wir arbeiten ja auch jahrgangsübergreifend, 7., 8., 9. Wir geben keine Noten. Aber die Schüler schreiben trotzdem Tests, für die sie sich selber anmelden. Und ich hatte mal Punkte drunter geschrieben. So und so viel von so und so viel. Und sofort ging es los. Ah, ich habe aber einen Punkt mehr als du. Also sofort ging das Konkurrenzdenken los. Was jetzt ohne Punkte und Note nicht da ist. Und die lernen jetzt sozusagen mehr oder weniger intrinsisch. Ja. Also die sind zumindest auf dem Weg dazu. Diese Noten haben ja auch eine Funktion, nicht nur dieser Beurteilung, sondern auch letztlich habe ich ein Zertifikat und das halte ich hoch und sage, ich habe den Abschluss, und in vielen Bereichen ist eben dieser Abschluss, dieses Zertifikat sozusagen das Eingangsticket. Nicht nur an die Universität, sondern auch eine bestimmte Berufslaufbahn, genau. Vor allem bei uns. Und mir scheint, dass die Macht der Schule, eines Systems mit schweren Schwächen, darauf aufgebaut ist, dass sie diese Zertifikate vergeben kann und dass die Menschen immer noch an diese Zertifikate glauben. Und die Noten sind auch ein Herrschaftsinstrument. Also früher, zu meiner Schulzeit, glaube ich, da waren sie das noch wirklich. Also wenn man dann sagt, dann kriegst du aber eine schlechte Note, dann hat man sich ja doch lieber benommen oder frag mich nicht. Heute haben wir viele Schüler, die sagen, interessiert mich gar nicht. Also über Noten zu disziplinieren wird immer schwieriger, aber ich glaube schon, dass diese Benotung ein großes Herrschaftsinstrument ist, auch ein Selektionsinstrument. Und es ist ja letztlich auch, wenn wir schauen, welche Kinder kriegen die Qualifikation, um aufs Gymnasium zu gehen. Das errechnet sich nach einem Notendurchschnitt. Viele Grundschullehrer geben keine Qualifikation, das ist ja auch durch Studien bekannt, weil sie bestimmten Kindern nicht zutrauen, dass sie dieses Gymnasium überstehen und bestehen, weil sie aus bildungsfernen Elternhäusern kommen, sodass wir auch durch die Noten letztlich und auch wieder durch unsere Selektion unsere Begabungspotenziale, die wir dringend ausschöpfen müssen, gerade in Deutschland, auch deshalb gar nicht ausschöpfen. Also, das muss man auch noch sehen. Also Noten sind ein Verhinderungsinstrument für ganz vieles, aber am meisten sind sie konkurrenzfördernd und für die schlechte Noten bekommen und dann auch sitzen bleiben, ja, 2,5 und dann bleibe ich sitzen und so weiter, eben ein Mittel von Selbstwertschädigung. Wenn wir da uns einigen, dass wir sagen, ein Stück Macht des Bildungssystems besteht in dieser Vergabe von Zertifikaten und der Macht der Zertifikate selber, dann wüsste ich allerdings einen Bereich, wo das schon nicht mehr gilt, und das ist Entrepreneurship. Wenn ich ein Unternehmen gründe, hilft mir meine Noten überhaupt nichts. Ich muss zusehen, dass ich Erfolg habe, und wenn ich Erfolg habe, kriege ich Anerkennung und kann mir einen Lebensstandard leisten, kriege gewisse Anerkennung, unabhängig davon, ob mich die anderen mochten oder nicht, weil ich mein eigenes Ding erfolgreich machte. Und ich kann eigentlich auf die Noten pfeifen. Also eigentlich, meine ich, hätten wir mit dem Stichwort Entrepreneurship einen Hebel zu sagen, da können wir das Bildungssystem ein Stück weit aus dem Thron herunterholen, wo es nicht hingehört. Weil ich wirklich keinen Zusammenhang sehe zwischen Noten und unternehmerischem Erfolg. Im Gegenteil, wenn ich so herumhöre, ich habe inzwischen viele Unternehmer kennengelernt, frage ich nebenbei immer auch, wie war es in der Schule? Und in aller Regel sagen die, um Gottes Willen, Schule. Ehrlich gesagt, ich habe gar keinen Hauptschulabschluss oder dies nicht oder jenes oder häufig das Studium abgebrochen. Also es scheint beinahe, ist eine Vermutung, im Amerikanischen heißt es so anecdotal evidence, es scheint beinahe eine Vermutung plausibel, dass Entrepreneurship negativ korreliert mit Schulnoten, mit guten Schulnoten. Wissen wir nicht. Würde ich gerne mal, wenn jemand eine Diplomarbeit oder Doktorarbeit schreibt, sagen, das wäre mal wertvoll, dem nachzugehen, ob nicht eine negative Korrelation besteht. Könnte es mir vorstellen, aber wir bräuchten ein bisschen besseres empirisches Material. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn wir Einrichtungen schaffen, wenn wir uns Systeme überlegen, wie wir viel mehr Menschen zum Entrepreneurship bringen, dass das neben vielem anderen auch der Schule in dieser Art von Struktur mit Noten und vorgegebenen Inhalten das Wasser abgräbt. Und da wäre ich eigentlich sehr dafür an der Stelle. Und vielleicht stärkt Entrepreneurship die Menschen mehr als das Schulsystem. Ich beobachte das bei meinen Studenten und Gründern, dass die aufleben, Sie fokussieren, damit fängt es an. Sie haben plötzlich einen Inhalt. Sie haben ein Thema in diesem Allerlei und was es sonst alles gibt und diesem Hallo-Twi. Und dann entwickelt sich etwas, allein schon durch die Fokussierung. Und der Gladwell und andere sagen, wenn man lange genug bei einer Sache bleibt, 10.000 Stunden, dann ist man schon sehr gut. 40.000 Stunden ist man Genie. Also einfach lange dabei bleiben. Das könnte diese Fokussierung mit Erfolg zu tun haben. Und natürlich, wenn sie dann erfolgreich sind, kommt eine Menge dazu an Selbstwertgefühl, an Anerkennung durch andere, an Kommunikationsfähigkeit. Natürlich muss ich kommunizieren. Natürlich muss ich Bindungen eingehen und diese Bindungen pflegen. Also ich lerne eine ganze Menge übers Leben, vielleicht mehr als wenn ich in der Schule bin. Ja, aber es wäre ja ganz schön, wenn wir es schon etwas eher hätten. Also wenn wir nicht erst die Jugendlichen. Ja, vielleicht könnten wir ja früher mit Entrepreneurship anfangen. Ja. Ich habe ein schönes Beispiel erlebt mit dem Jürgen Zimmer zusammen. Landschulheim Spiekeroog, Hermann-Lietz-Schule Spiekeroog. Da war ein Schüler, der hat irgendwann die verrosteten Räder auf der Insel, das Salz, Luft und so, lässt die Räder schnell verrosten, hat er gesammelt und hat die repariert im Keller der Schule und hat da ganz gut Geschäft damit gemacht. Ich und Jürgen in unserer Naivität dachten so wunderbar. Da könnte man eigentlich was draus machen. Ich meine, auch am Fahrrad reparieren und so, wie der das organisiert hat und so. Da könnte man ja ein Stück weit die Schule beleben. Außerdem geht es um Geld. Der verdient da Geld, ist auch ein schönes Rollenvorbild für die anderen. Was ist passiert? Die Schulleitung hat das abgewürgt. Das lenkte ja ab vom Unterricht. Der hat da mit anderen Kumpels, die er da beschäftigt hat, im Keller Fahrräder repariert. Es war offenbar ganz profitabel. Und die Schule hat das abgewürgt. Ja, das lenkt ab. Da fangen ja plötzlich alle an im Keller und machen da irgendwelche Geschäfte. Das ist ja das Letzte. Wir wurden 1988 aus dem Keller des Instituts für Wirtschaftspädagogik rausgeworfen mit der T-Kampagne, immerhin Institut für Wirtschaftspädagogik, weil wir Gewinne machten. Wir waren stolz drauf, nach 2 Jahren oder so hatten wir Break-Even und dachten, jetzt haben wir da solid was aufgebaut. Da hieß es gekündigt, also so als hätte man im Keller des Instituts ein Bordell entdeckt. Für Pädagogen ist das unanständig, wenn man etwas macht, nicht nur für die dritte Welt, sondern obwohl wir ja sehr preiswerten Tee angeboten haben und die Rückstandskontrollen, alles Mögliche. Also wir waren ja nicht nur Geschäftshuber, sondern haben was Solides gemacht, aber Gewinne, das ist unanständig. Gewinne ist unanständig. Oder dieser Schüler da mit seinen Fahrrädern Gewinne machen, das ist unanständig. Wir haben den Lehrer gesagt, nehmt den doch als Vorbild, das könnte eine Kernzelle, Keimzelle eines neuen Schultyps sein, dass man und da sind die Schüler dabei und wenn die nachts freiwillig da unten im Keller arbeiten und Fahrräder reparieren, ich kann darin nichts Böses entdecken. Statt dass sie nachts saufen oder Drogen nehmen oder sonst wie um die Ohren schlagen, reparieren sie Fahrräder. Ich kann beim besten Willen nichts Böses daran erkennen. Wurde abgewürgt. Und das ist ja immerhin noch ein Landschulheim, also ist noch eher Reformpädagogik als anderes. Und warum? Die Eltern wollen, dass die Schüler Abitur machen. Die sollen nicht Fahrräder reparieren, sondern die sollen Abitur machen. Kommt es wieder mit den Noten und diesem Zertifikat, das ist wichtig. Ob die da lernen oder nicht, die haben gefälligst das zu brauchen, irgendwie das Abitur zu bestehen und dann ist die Welt in Ordnung. Also ich erlebe das anders. Ja. Gerade jetzt auch in Berlin. Ja. Also ich erlebe eine hohe Zustimmung zu einer anderen Schule. Wir haben sehr viel Zulauf. Ja. Ja. Das spricht sich rum, es kommen auch andere Schulen und gucken. Und ich glaube, dass gerade Eltern langsam auch es satt haben. Viele Eltern, ja. Dass ihre Kinder, wie soll ich sagen? Dass sie in einem alten Schultyp sind. Dass Kinder nicht gerne in die Schule gehen. Ja. Aber dass sie, zu Hause Zoff ist und so weiter. Ja, ja klar, also dieses Notensystem und Abitur und so weiter ist natürlich immer noch angestrebt. Jeder will ja das Beste für sein Kind, aber ich glaube, die haben zu wenig Mut, sich aufzugehen. Ja. Also weil Schule ja auch sanktionieren kann und es auch tut, glaube ich, oder der Geist so ist, wer widerspricht, da muss man Angst haben, dass über die Noten oder irgendetwas anderes es dem Kind schlecht geht hinterher. Ob das so ist, ist eine ganz andere Sache. Aber viele widersprechen nicht und es mischen sich ja auch so die Gesellschaft nicht so sehr in Schule ein. Ja. Sie würden sagen, an dem Format Schule festhalten, aber es deutlich anders machen. Während ich sagen würde, auch das Format Schule ist mir verdächtig. Ja, Schule steht immer in der Gefahr, alles zu verschulen. Also ich hätte gerade gedacht, er hätte seine Werkstatt da gemacht, aber jetzt wäre es eben in den Unterricht gekommen, verschult worden und so weiter, hätte er keine Lust mehr gehabt. Aber das alles abgewischt ist dann noch schlimmer. Ja, ne? Also Schule neigt zum Verschulen, neigt zum Administrativen, neigt zum geht nicht, kann man nicht, ist jetzt keine Zeit, jetzt müssen wir aber Schluss machen, jetzt müssen wir noch Noten geben. Also wir brauchen inspirierende Lernorte. Was hätten Sie mit dem Schüler gemacht, der da im Keller fahren würde? Oh, ich hätte den erstmal in die Versammlung geschickt und berichten lassen. Ne? Ja. Und hätte gesagt, wer hat hier noch so eine tolle Idee? Aber den machen lassen und unterstützt. Auf jeden Fall, natürlich. Ja. Ja. Ja. Das war ein gutes Schlusswort. Ja, vielen Dank. Jetzt war